Sezione 23 di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione in LibriVox. Tutte le registrazioni in LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Auf den Tod von Eugen Napoleon. Tradotto da Niccolò Claus. Diesen, der blinde barbarische Wurfspieß stürzte, verlöschen die Augen des glänzenden Lebens, von Träumen belächelt in den Wogen des endlosen Äthers. Jene, gesättigt von Küssen in Österreich daunen und träumend bei fröstelnder Dämmerung wohl von Reveille und von Wirbeln, wie ein welkender Stängel sich umbog, beide entfernt von den Müttern, die glänzenden Haare im Schmucke der blühenden Jugend schienen aufs Streicheln zu warten von den Händen der Mutter. Dagegen rannten zum Dunkel ohne jegliche Tröstung kindliche Seele. Nicht folgte der Lobspruch Vaterlands ihnen, harmonisch mit den Klängen der Lieb und des Ruhmes. Das nicht, Hortensias düsterer Sprössling, das nicht versprachst du dem Kind. Du erfliehtest laut vor Paris ihm ein Schicksal, das verschieden vom König Romas. Sieg und Frieden von Sebastopel nickten ihn ein beim Schlage der weißlichen Flügel. Europa bewundert, es erglänzet die Säule wie ein Leuchtturm. Doch im Dezember, doch im Brumaio, Blut ist im Kote, der Nebel ist treulos. Stauden nicht wachsen und grünen, oder liefern nur Gift oder Asche. Einsames Haus im stolzen Ajaccio, schattig im grünen und mächtigen Eichbaum, das von Hügeln begrenzet und nach vornen das Meer umbrauset. Dort war Letizia, wohl laut Italiens, der nun Unglück entspricht für Jahrhundert. Gattin und glückliche Mutter zu vergänglicher Frist. Und als du letzten Blitz nun geschleudert den Thronen, gabst den Völkern die gleiche Verordnung, solltest du, Konsul, dich hinziehen zwischen Meer und Gott, den du glaubtest. Häusliche Schatten, Letizia, bewohnt nun ödes Haus, und der Schimmer von Cäsar hüllte sie nicht. Es lebte zwischen Grab und Altären die Korsin. Ihr Erlesene mit Augen des Adlers, ihre Töchter wie morgenrot prangend, ihre Enkel voll Hoffnung, in der Ferne, da lagen sie alle. Dort in der Nacht die korsische Niobe steht auf der Schwelle, aus welcher zum Taufstein traten die Kinder, und strecket so entsetzlich die Arme zur Brandung. Rufet und ruft, obwohl von Britannien, ob von Amerika, brennendem Afrika, jemand des tragischen Stammes, von dem Tode ihr Land an den Busen. Niccolò Claus. Fine di Sezione 23.